die schwerkranke Lady Lockenlicht in ihrem weißen Himmelbett unruhig hin und her, bis sie langsam aus ihren schweren Träumen erwacht. Oh, was für ein schrecklicher Traum. Der Vogel Ra hat meine kleine Leilani geraubt und ein goldenes Ei statt ihrer zurückgebracht. Aber da war doch noch etwas. Der kleine Matti ist durch brennende Bäume gelaufen,